verdammte Nachrichten. Versucht bei dir, ihre Meinung einzuimpfen. Wie Corona-Spitze, doch die wahren Verbrecher sitzen im Bundestag mit einem Lächeln und grinsen. Und der nächste Spitzenkandidat lässt die Ethik steigen und die Sicherheit, die allmählich verschwinden. Eine gute Rente kannst du komplett vergessen. Später musst du Flaschen sammeln, denn dein Geld reicht nicht mal für was zu essen. Fick die Grünen und fick diese Ampelscholz, dieser Klappauter Happelmann. Wo ist das Geld hin? Ich kann mich nicht erinnern. Habe vergessen, denn finanzielle Interessen sind der wahre Grund für Kriege. Gute Miene zu bösem Spiel. Der Transhumanismus ist das erklärte Ziel. Licht und Schatten, binäres System, das selbst die Sterne dir verraten, wie es wirklich geht. Doch seid ihr zu blind, um eine Welt mit zwei Augen vor euch klar zu sehen. Ich scheiß auf Politik, es gibt nichts zu verhandeln. Deinen ganzen Landstrich in ein Trümmerfeld verwandelt, weil der Dialog auf der Strecke bleibt. Zerstöre, bomben dir dein Haus und die Angst fährt dir durch deinen Leib. Ich scheiß auf Politik, es gibt nichts zu verhandeln. Deinen ganzen Landstrich in ein Trümmerfeld verwandelt, weil der Dialog auf der Strecke bleibt. Zerstöre, bomben dir dein Haus und die Angst fährt dir durch deinen Leib. Welche Buchen warten, sind wir nur verfallen? Kleine Minderheiten diktieren das Leben von uns allen. Doch es scheint der Mehrheit wirklich zu gefallen, sich an der Nase herumführen zu lassen. Und die Bevölkerung, sie ist verblendet. Eine Zeitreise in die Vergangenheit, die niemals endet. Doch scheinen sie zu vergessen, dass Meinungen geformt werden von denen, die uns beherrschen. Und das immer ganz gezielt. Du bist ein Teil von diesem Spiel. Ich scheiß auf Politik, es gibt nichts zu verhandeln. Deinen ganzen Landstrich in ein Trümmerfeld verwandelt, weil der Dialog auf der Strecke bleibt. Zerstöre, bomben dir dein Haus und die Angst fährt dir durch deinen Leib. Ich scheiß auf Politik, es gibt nichts zu verhandeln. Deinen ganzen Landstrich in ein Trümmerfeld verwandelt, weil der Dialog auf der Strecke bleibt. Zerstöre, bomben dir dein Haus und die Angst fährt dir durch deinen Leib.